Leute in unserem Tanzlokal. Die kamen jede Woche zwei, drei, vier, fünf Mal. Denn der Lokalbesitzer, das ist ein Mann von Welt. Er hat auf jeden Tisch ein kleines Schild gestellt. Machen Sie doch bitte kein so böses Gesicht, denn das kleidet Sie nicht, denn das kleidet Sie nicht. Lächeln Sie doch immer nur und schauen Sie mich an, denn das liebt doch jedermann. Machen Sie doch bitte kein so böses Gesicht, das gehört sich doch nicht, das gehört sich doch nicht. Lächeln Sie doch immer nur und schauen Sie nicht weg, denn das hat ja keinen Zweck. Haben Sie gerade Liebesschmerzen? Ich kuriere Sie. Denn ich heil gebrochene Herzen mit meiner Melodie. Machen Sie doch bitte kein so böses Gesicht, denn das kleidet Sie nicht, denn das kleidet Sie nicht. Lächeln Sie doch immer nur und schauen Sie mich an, denn das liebt doch jedermann. Mein liebes kleines Fräulein, auf Sie fiel meine Wahl. Mit Ihnen möchte ich ausgehen, zwei, drei, vier, fünf Mal. Ich denke noch viel weiter, sogar ein Standesamt. Doch leider sagt Ihr Blick, ich habe gar kein Glück. Machen Sie doch bitte kein so böses Gesicht, denn das kleidet Sie nicht, denn das kleidet Sie nicht. Lächeln Sie doch immer nur und schauen Sie mich an, denn das liebt doch jedermann. Liebe Schmerzen, ich kuriere sie, denn ich heil gebrochene Herzen mit meiner Melodie. Machen Sie doch bitte kein so böses Gesicht, denn das kleidet Sie nicht, denn das kleidet Sie nicht. Lächeln Sie doch immer nur und schauen Sie mich an, denn das liebt doch jedermann.